Kundgabe 2474. Empfangen durch Bertha Dudde am 15.09.1942. Lüge, Wahrheit, Bekämpfen des Irrtums. Es muss gegen den Irrtum angekämpft werden, denn er ist in die Welt gesetzt worden von dem, der die Wahrheit verdrängen will. Die Wahrheit aber ist Gott. Und wer für Gott ist, der muss auch in der Wahrheit stehen und die Lüge verabscheuen. Lüge ist alles, was gegen die Wahrheit gerichtet ist. Lüge ist das Wirken dessen, der in weitester Gottferne steht und der auch die Menschen von Gott entfernen will. Die Lüge ist das Produkt der Finsternis. Sie scheut das Licht, weil sie nicht bestehen kann, wo die Wahrheit, das hellste Licht aus den Himmeln, leuchtet. Und darum muss die Lüge bekämpft werden. Denn die Lüge ist wissentlicher Irrtum, der nicht genug verabscheut werden kann. Wer in der Wahrheit wandelt, wird auch den Irrtum erkennen und wieder ihn zu Felde ziehen. Denn die Wahrheit duldet nicht, dass der Irrtum neben ihr einhergeht. Der Fürst der Lüge aber wendet alle Mittel an, um zu verhindern, dass die Wahrheit sich Bahn bricht. Er kleidet die Lüge in eine solche Form, dass sie schwerlich zu erkennen ist von denen, die nicht ausschließlich nach der Wahrheit trachten. Denn ihnen präsentiert sich die Lüge als Wahrheit. Und der Mensch erkennt sie nicht als das, was sie ist, weil er noch nicht im tiefen Wahrheitsverlangen steht. Und so bricht sich der Irrtum Bahn, und er behauptet sich so lange, bis ein Wahrheitsfanatiker ihm den Kampf ansagt. Denn dieser erkennt den Irrtum als Wirken des Widersachers, und er verabscheut ihn. Und da er für Gott streitet, hat er auch die Unterstützung von Seiten Gottes zu erwarten, da Gott will, dass die Wahrheit verbreitet wird in der Welt. Denn wo die Unwahrheit ist, dort ist Finsternis. Und Finsternis ist Unwissenheit. Und die Finsternis soll durch das Licht verdrängt werden. Es soll das Wissen um die reine Wahrheit verbreitet werden. Alles, was vom Widersacher unter den Menschen an Irrtum ausgestreut wurde, soll der reinen Wahrheit weichen. Und die Wahrheit soll zu Gott führen, der in sich die Wahrheit ist. Und jeder Mensch, der Gott dienet, soll sich einsetzen für die Wahrheit. Er soll aufklärend wirken. Er soll den Irrtum aufdecken und die Menschen unterweisen, wo allein die reine Wahrheit zu suchen und zu finden ist. Denn nur durch die Wahrheit kann der Mensch zum Erkennen kommen. Nur durch die Wahrheit kommt er zum rechten Glauben. Und nur durch die Wahrheit kann sich die Seele zur Höhe entwickeln. Wo aber die Lüge das Denken des Menschen beherrscht, dort wird auch der Mensch selbst irregeleitet. Denn niemals weiset die Lüge zu Gott hin, sondern sie entfernt den Menschen immer mehr von dem, zu dem er zurückkehren soll. Und also hindert der Irrtum den Menschen an seiner Bestimmung. Er kann niemals das Ziel erreichen, das ihm gesteckt ist auf Erden. Denn er wird niemals das anstreben, was Zweck und Ziel des Erdenlebens ist, da ihm die Kenntnis darum mangelt. Wo die Lüge ist, dort hat der Widersacher die Oberhand und die Seele ist gefährdet. Und darum bildet Gott seine Streiter aus, auf dass sie gegen die Lüge zu Felde ziehen, auf dass sie für die Wahrheit eintreten und rücksichtslos den Irrtum brandmarken als Produkt des Widersachers. Denn nur so kann die Wahrheit verbreitet werden, indem die Lüge verdrängt wird durch die Wahrheit. Wer aber in der Wahrheit steht, der soll sich nicht fürchten, wieder die Lüge aufzutreten. Denn es ist seine Aufgabe, auch die Mitmenschen aus der Dunkelheit des Geistes in das helle Licht einzuführen. Und im Licht zu stehen bedeutet, zu wissen um die reine Wahrheit. Weil nur allein die Wahrheit die Menschen Gott entgegenführen kann. Amen.